Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die rote Lokomotive. Erster Teil. Der Tag begann mitten in der Nacht. Mein neuer Klient klingelte mich aus dem Schlaf und redete derart schnell und unverständlich, dass ich mehrmals nachfragen musste. Schließlich hatte ich eine Adresse und einen Grund, ihn aufzusuchen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte meine Ruhe haben. Was ist daran falsch? Außer, dass man nichts verdient und nach dem Ableben schnell vergessen wird. 3 Tage nur, abseits der Großstadt, in einem Wellness-Hotel. Ich ganz allein. Sie haben das ganze Hotel für sich gebucht. Ich glaube, ich muss bei Ihnen einen Wellness-Tarif anwenden. Natürlich waren noch andere Leute im Hotel, aber niemand, den ich kannte. Ich ließ es mir gut gehen und schaltete nie das Handy ein. Dem Moritz habe ich gesagt, dass er nicht zu laut Musik hört. Und ich habe ihm Fertiggerichte für eine Woche in den Tiefkühler gesteckt. Alles wunderbar. An so etwas habe ich natürlich nicht gedacht. Sie sprechen entweder in Rätseln oder völligen Unsinn. Moritz ist mein Neffe. Ein guter Junge. Manchmal etwas seltsam, aber sind das die Kids heute nicht alle? Trägt schwarze Klamotten und hört diese Musik, die dröhnt und stampft. Egal. Ein guter Junge. Und geschäftstüchtig. Leider zu geschäftstüchtig. Hat er in ihrer Abwesenheit ihr Haus verkauft? Viel schlimmer. Er hat alle Konten geplündert. Schlimmer. Er ist mit ihrer Frau nach Südamerika abgehauen. Das wäre halb so schlimm. Was hat denn der Knabe Schreckliches getan? Er hat meine rote Lokomotive im Internet versteigert. Eine rote Lokomotive? Eine Erinnerung an meine Kindheit. Eigentlich die einzige Erinnerung, die mir geblieben ist. Sie haben Ihre Kindheit vergessen. Nein, so meinte ich das nicht. Es ist bloß all die Spielsachen, sie sind weg. Aber diese Spielzeuglokomotive ist geblieben und ich will sie zurückhaben. Das dürfte nur eine Frage des Preises sein. Wie viel ist Ihnen die Lokomotive wert? Viel. Sehr viel. Aber der Käufer meldet sich nicht. Er hat seine Daten gelöscht und er reagiert nicht auf meine E-Mails. Aber Sie wissen, wer es ist. Ich habe eine Adresse und einen Namen. Allerdings gibt es an der Adresse niemand, der so heißt. Aber ich bin sicher, dass die Adresse stimmt. Mein Neffe hat die Lokomotive nämlich vorbeigebracht und dafür 100 Franken erhalten. 2. Stock links. Und wo ist Ihr Neffe jetzt? In Belgien. Er war nur zu Besuch. Es war ein dummer Jungenstreich. Er konnte ja nicht ahnen, wie sehr ich an der Lokomotive hänge. Ich habe sein MP3-Gerät vor seinen Augen mit einem Hammer zerstört. Das ist Strafe genug. Reden Sie mit der Frau. Sie muss wissen, wo meine Lokomotive jetzt ist. Eine Frau? Ja, Rebecca Raab. Sie wohnt an der Adresse. Sie behauptet, keine Ahnung zu haben. Ich glaube ja nicht. Heizen Sie ihr ein? Er ballte beide Fäuste. Danach ging er zum Schreibtisch und reichte mir einen Umschlag, in dem 2000er steckten. Ich lächelte und schrieb mir die Adresse auf. Herr Gabriel druckte den Beleg der Internetauktion aus. Darauf war ein M. Klein als Käufer vermerkt. Als ich am Abend Frau Raab aufsuchte, wurde ich misstrauisch eingelassen. Ich dulde in meiner Wohnung nichts, das Elektrosmog verursacht. Deshalb steht bei mir weder ein Fernseher noch ein Computer herum. Also wenn mir langweilig wird, lese ich ein Buch oder ich gehe spazieren. Dann kann man von Ihrer Wohnung aus nicht im Internet schöne Dinge ersteigern. Ich habe genug Internet während der Arbeit. Am Abend will ich nichts damit zu tun haben. Jemand hat Ihre Adresse benutzt und in Ihrer Wohnung einem jungen Burschen eine Spielzeuglokomotive abgekauft. In meiner Wohnung? Ja. Ja, wer soll das gewesen sein? Haben Sie keinen Freund? Oder verbreiten Männer auch zu viel Elektrosmog? Ich hatte bis vor einem Jahr einen festen Freund, aber der kaufte sich ständig neuen Müll. Zuletzt ein Navigationsgerät und einen Brotbackautomat. Kein vernünftiger Mensch benötigt einen Brotbackautomat. Ja, vielleicht ist Ihr Freund zurückgekehrt und Sie haben es noch nicht bemerkt. Wir sollten im Schlafzimmer nach ihm suchen. Was fällt Ihnen ein? Ich habe Sie eingelassen, um ein für alle Mal klarzustellen, dass in meiner Wohnung keine Auktionen stattfinden. Ja, und wenn es Ihr Freund war? Er könnte sich mit einem Notebook eingewählt haben. Moment. Das würde einiges erklären. Was genau würde es erklären? Den Ausschlag auf meinem Oberschenkel. Sie kriegen Ausschläge vom Computer? Ja. Ja, ich dachte, Sie arbeiten tagsüber an einem Computer. Ah, während der Arbeit trage ich einen Ring, der mich vor den Strahlen schützt. Im Bett trage ich diesen Ring nicht. Und dann war Ihr Freund hier und hat die Wohnung verstrahlt. Ja. Soll ich nach ihm suchen? Ach, ich bin froh, dass er weg ist. Ja, es war ein anderer. Nicht der mit dem Brotbackautomat. Aber dieser andere hatte ständig ein Notebook dabei. Auch wenn er es nicht einschaltete, mir war nicht wohl dabei, ja. Deshalb schmiss ich ihn auch raus. Geben Sie mir seinen Namen und ich bin auch gleich wieder weg. Ist was? Ja, was ist? Haben Sie ein Handy dabei? Ja, soll ich den Notruf anrufen? Sie sollen verschwinden. Sofort. Sie verstrahlen mich. Sie keuchte mir den Namen ihres Freundes entgegen und stieß mich unsanft zur Tür und ins Treppenhaus. Ich telefonierte mich von einem Auskunftsdienst zum nächsten und wurde ärmer und ärmer. Nach über einer Stunde hatte ich die Adresse einer Frau, die die Schwester des gesuchten Strahlenverursachers war. Eigentlich darf man um 9 nicht mehr waschen. Aber die Leute im Parterre sind in den Ferien und die anderen schauen fern. Am Wochenende habe ich Besseres zu tun, als Kleider zu waschen. Wann waschen Sie Ihre Kleider? Ich warte, bis es regnet. Das ist typisch. Jeder Mann findet eine Frau, die für ihn putzt und wäscht. Männer bleiben ewige Kinder. So ist es, so ist es. Sie spielen bis ins hohe Alter mit Spielzeuglokomotiven. Tun Sie das? Ja. Meine Männer spielten entweder stundenlang am Computer oder im Casino. Und mit Ihnen spielten Sie nicht? Das geht Sie wirklich nichts an. Was ist mit meinem Bruder? Seinetwegen sind Sie doch hier. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Keine Ahnung. Ich habe seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Steckt er in Schwierigkeiten? Kann gut sein. Schuldet er Ihnen Geld? Nein, ich möchte nur mit ihm reden. So sehen Sie aus. Ja, Sie trauen mir keine gepflegte Konversation zu. Ich traue Ihnen alles zu. Oh, dann sollten wir jetzt vielleicht nach oben gehen. Oder mögen Sie es, wenn der Trockner läuft? Ich mag es vor allem, wenn ich meine Ruhe habe. Ich sehe schon, heute Nacht ist die Nacht der einsamen Herzen. Hat Ihr Bruder Freunde oder Freundinnen, bei denen er ab und zu übernachtet? Es gibt eine Freundin. Sie hat eine Bruchbude geerbt und mein Bruder hat schon einige Male dort übernachtet. Falls er da ist, richten Sie ihm aus, dass ich nicht vergessen habe, dass er mir noch 500 Franken schuldet. Ich schrieb mir die Adresse auf und fuhr los. Das Haus lag mitten in einem düsteren Industriequartier, das nachts so gut wie ausgestorben war. Inmitten von hässlichen Bürogebäuden und noch hässlicheren Fabriken stand ein kleines Haus mit mickrigem Vorgarten. Es brannte kein Licht und nichts deutete darauf hin, dass es bewohnt war. Hey, Sie, was machen Sie da? Ich bin vom städtischen Fensteramt und inspiziere die Fenster. Mitten in der Nacht? Wir führen eine neue Statistik ein über geöffnete Fenster und die daraus entstehende Energieverschwendung. In dem Haus sind die Fenster nie geöffnet. Moment. Da ist etwas. Sie sollten mit der Taschenlampe nicht rumfuchteln, sondern sie gezielt auf etwas richten. Ich fuchtle nicht rum. Ja. Ich bin auf Entzug und deshalb ein wenig zittrig. Arbeiten Sie für einen Sicherheitsdienst? Nein, die Hausbesitzerin gibt mir ein paar Franken, wenn ich ab und zu nachschaue, ob alles okay ist. Und jetzt ist alles okay. Bis auf den Toten scheint alles in Ordnung zu sein. Ein Toter? Wo? Ja. Da drin. Sie veranstalten die reinste Lichtshow. Lassen Sie mich mal zündeln. Meinetwegen. Er gab mir die Taschenlampe und schon bald erkannte ich im Lichtstrahl die Leiche. Der Mann lag gekrümmt auf dem Fußboden und in der einen Hand entdeckte ich einen roten Gegenstand, der sich bei genauerem Hinsehen als Spielzeuglokomotive entpuppte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die rote Lokomotive, erster Teil. haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die rote Lokomotive. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Der Neffe von Maloneys neuem Klienten hat während dessen Abwesenheit im Internet eine alte Spielzeugeisenbahn versteigert. Der neue Besitzer ist unauffindbar. Maloney soll deshalb nach ihm suchen und die Lokomotive wieder besorgen. Schon bald stößt er bei seinen Ermittlungen auf einen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Schwester des Gesuchten gibt Maloney einen Tipp und noch in der gleichen Nacht findet er in der Hand einer Leiche die gesuchte Spielzeugeisenbahn. Die Polizei stellte am Tatort derart viele Scheinwerfer auf, dass alle Anwesenden schwitzten und vermutlich selbst Bewohner ferner Galaxien das Spektakel mitverfolgen konnten. Die Schwester des Toten hatte den ersten Schock gut verarbeitet. Sie sind die tote Schwester. Die Schwester des Toten. Ja. Wissen Sie schon, wer es getan hat? Leider hat der Täter kein Geständnis hinterlegt. Deshalb dauern die Ermittlungen etwas länger. 2 bis 8 Jahre, es kann auch länger dauern. Der Tote hat dem Mörder ganz offensichtlich einen Kampf geliefert. Wir fanden in der einen Hand des Toten eine Spielzeuglokomotive. Die hatte vermutlich dem Mörder entrissen. Eine Spielzeuglokomotive? Ihr Bruder hat sie im Internet ersteigert. Mein Bruder machte sich nichts aus Spielzeug. Er spielte nur auf und mit seinem Computer. Und mit Frauen. Er spielte mit Frauen? Das ist interessant. Das wäre ein Motiv. Was aber ist mit der Lokomotive? Frauen sammeln keine Lokomotiven. Wie schon gesagt, die Lokomotive hat mit dem Mord nichts zu tun. Ich würde sie gern mitnehmen. Sie besitzen eine Spielzeugeisenbahn, Maloney? Ein Kollege hat seinen ganzen Dachstock umgebaut. Vielleicht können Sie mit ihm zusammenspielen, anstatt unsere Ermittlungen zu behindern. Ich gehe ja schon, aber nicht ohne die rote Lokomotive. Moment. Mein Bruder hatte keine Kinder und unsere Eltern leben nicht mehr. Das heißt doch, dass ich die Erbin bin, oder? Die Spielzeugeisenbahn gehört demnach mir. Vorerst ist sie ein Beweisstück. Wir werden sie auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersuchen. Und danach gehört sie mir. Wie viel bieten Sie für die Lok? Ihr Bruder wurde ermordet und Sie denken nur daran, wie Sie mich ausnehmen können. Vielleicht ist sie wertvoll. Ja, genau. Er hat sie umklammert, weil sie wertvoll ist. Rufen Sie mich an, wenn Sie mir ein Angebot machen möchten. Sie halten sich zu unserer Verfügung, Maloney. Frau Klein. Und Sie können jetzt gehen, Frau Klein. Maloney. Aber nicht mit dieser Frau. Und wenn, dann nur nach meinen Spielregeln. Ihr Blick verhieß nichts Gutes. Ich fuhr zurück in mein Büro und trank 1 Liter Kaffee und wartete, bis der Morgen so weit fortgeschritten war, dass ich meinen Klienten benachrichtigen konnte. Er nannte mir die Adresse eines Fitnessstudios, wo wir uns 1 Stunde später trafen. Es gibt Leute, die nach Feierabend etwas für ihren Körper tun. Ich gehe lieber früh morgens ins Studio. Da hat es weniger Leute und ich fühle mich danach wie neugeboren. Treiben Sie auch Sport? Ich lese die Zeitung stehend und gehe zu Fuß vom Schreibtisch bis zur Tür. Mehr Sport kann ich mir nicht leisten. Ich dachte, Privatdetektive müssten fit sein. Für Verfolgungsjagden zu Fuß. Das ist nur im Fernsehen so. Da gibt es Body-Doubles für Verfolgungsjagden und Liebesszenen. Ich verzichte auf die Jagd und ich verzichte auf ein Double bei Liebesszenen. Weshalb haben Sie die Lok nicht einfach aus der Hand des Toten genommen? Das wäre doch ein leichtes gewesen. Es gab einen Zeugen. Und diese Frau ist geldgierig? Sie hatte ein Glühen in den Augen, das nach Gold und Platin aussah. Okay. Ich bin bereit, bis zu 1000 Franken zu bezahlen. Sie aber werden ihr zuerst nur 100 offerieren. Gehen Sie auf 300 und danach sagen Sie ihr, dass sie eine dumme Kuh ist und Sie Besseres zu tun haben, als sich mit ihr abzugeben. Machen Sie auf diese Art gute Geschäfte. Wenn sie die Wahl hat zwischen 300 und einem Nervenkrieg, dann wird sie sich für die 300 entscheiden. Und wenn nicht? Dann möchte ich die Frau kennenlernen, weil sie Klasse hat. Wie hoch ist meine Provision, wenn ich den Preis drücke? Sie haben genug Honorar gekriegt. Das, was die Lokomotive kostet, wird davon abgezogen. Er steuerte kalt lächelnd auf eine Monstermaschine zu, mit der man früher in Horrorfilmen Menschen gefoltert hatte. Ich sah mich um und sah überall gut aussehende Menschen, die sich freiwillig malträtierten und dazu auch noch lächelten. Es war Zeit für ein Frühstück. Danach fuhr ich zu der Frau, die den Toten rausgeschmissen hatte. Sie schon wieder. Ich muss gleich zur Arbeit. Ich bleibe nicht lange. Oder soll ich Sie zur Arbeit begleiten? Haben Sie Ihr Handy dabei? Ja, ja. Aber jetzt tragen Sie doch sicher den Ring, der Sie vor Strahlen schützt. Haben Sie den Mann gefunden? Ja. Leider lebt er nicht mehr. Er ist tot? Ja. Oh, kein Wunder. Er saß stundenlang ungeschützt vor dem Computer. Er ist aber nicht an einem Computervirus gestorben. Na, wahrscheinlich ist er erstickt. Der Elektrosmog greift die Atemwege an. Er wurde ermordet. Ermordet? Ja. Vielleicht könnten wir uns kurz in der Wohnung unterhalten. Nein, das können wir nicht. Ich muss jetzt gehen. Es interessiert Sie nicht, wer Ihren Freund weshalb ermordet hat. Doch, aber nicht jetzt. Was ist los? Musst du nicht zur Arbeit? Komm doch mit unter die Dusche, Mäuschen. Mäuschen? Das geht Sie nichts an. Das hört sich nach Elektrosmog an. Männer sind nun mal nicht perfekt. Und ich muss jetzt wirklich weg. Und wehe, Sie ziehen den Vincent mit rein. Das ist ein guter Mann. Ja. Die wenigen Flausen werde ich ihm schon noch austreiben. Ne? Hm? Sie stieß mich zur Seite, zog die Tür zu und ging eilig die Treppe runter. Ich folgte ihr weniger eilig. Da mich die Müdigkeit verfolgte wie eine lästige Geliebte, gönnte ich mir noch mehr Kaffee, ehe ich die Besitzerin des Hauses aufsuchte, in dem Herr Klein ermordet worden war. Die Polizei hat mich informiert. Ich kannte Klein von früher. Er war ein Nomade, zog von Frau zu Frau. Und wenn er rausgeschmissen wurde, dann meldete er sich bei mir und fragte, ob er eine Weile in dem Haus leben könne. Das Haus steht die ganze Zeit leer. Ich warte auf ein gutes Angebot. Wie gut waren Sie mit Klein befreundet? Mit Klein konnte man nicht befreundet sein. Manchmal hörte ich 2 Jahre nichts von ihm und plötzlich tauchte er vor meiner Tür auf. Abgebrannt und ohne Bleibe. Und Sie haben sich ganz rührend um ihn gekümmert. Er hat mir geholfen, als es mir dreckig ging. Ich war auf Drogen, 10 Jahre lang. Dank ihm bin ich davon weggekommen. Was hat Klein gemacht? Ich meine, wovon lebte er? Er ließ sich aushalten die meiste Zeit. Das Einzige, was er sonst noch tat, war am Computer zu sitzen. Keine Ahnung, was er genau machte, aber er muss sich gut ausgekannt haben und war begeistert von den Möglichkeiten. Vor allem das Internet hat es ihm angetan. Er hat offenbar im Internet Gegenstände ersteigert. Das ist gut möglich. Als ich ihm die Schlüssel gab, hatte er eine Spielzeuglokomotive dabei. Angeblich soll sie ein Vermögen wert sein. Tatsächlich? Es gibt offenbar nur 3 oder 4 Stück davon. Die anderen wurden damals aus dem Verkauf genommen und vernichtet, weil es Probleme mit der Stromspannung gab. Die verbliebenen sollen bei Sammlern heiß begehrt sein, hat er mir jedenfalls erzählt. Aber alles konnte man ihm nicht glauben. Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht? Wurde er verfolgt? Hatte er Angst vor jemand? Nein, er wirkte nur ein wenig bedrückt, weil ihn wieder mal eine Frau vor die Tür gesetzt hatte. Er wurde ja nicht jünger. Irgendwann sehnt sich jeder Mensch nach einer festen Bleibe und nach Geborgenheit. Leben Sie alleine? Ich kann es mir nicht leisten, vor die Tür gesetzt zu werden. Ich bin verheiratet, gönne mir aber ab und zu ein wenig Abwechslung. Hier in diesem Apartment? Ja, aber nur, wenn sie jung und knackig ist. Sie? Stört Sie das? Sie grinste und gab mir zum Abschied die Hand. Ich fuhr in mein Büro und legte mich eine Weile unter meinen Schreibtisch. Als ich langsam in den Schlaf dämmerte, dachte ich an die Spielzeuglokomotive und an meinen Klienten und den wahren Grund, weshalb er die Lok unbedingt wieder in seinem Besitz haben wollte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die rote Lokomotive, 2. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die rote Lokomotive, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloney soll für Herrn Gabriel eine Spielzeuglokomotive zurückholen, die sein Neffe ohne Gabriels Wissen an einer Internetauktion versteigert hat. Als Maloney den Käufer ausfindig macht, ist es bereits zu spät. Der Mann wurde ermordet. Seine Hand umklammert die Lokomotive, die sich als viel wertvoller entpuppt, als Gabriel zuerst angab. Der Mörder aber schien kein Interesse an der Lokomotive zu haben. Bei der Polizei dauert es unendlich lange, bis ich zu jenem Mann vorgelassen wurde, der außer Kreuzworträtseln kaum etwas im Kopf hatte. Dafür trug er auf dem Kopf eine seltsame Mütze. Diese Mütze dient der Völkerverständigung. Aus ethischen Gründen verzichten wir auf echten Zobel. Die Mütze sieht aber täuschend echt aus. Und mit welchem Volk will sich die Mütze unterhalten? Wir suchen nach Lösungen, um die Spannungen in unserer Gesellschaft abzubauen. Wenn die Polizei eine solche Mütze trägt und einen russischen Verbrecher verhaftet, dann ist das für die Angehörigen des Verbrechers weniger schockierend. Und weshalb tragen Sie die Mütze hier? Ich sehe weit und breit keine russischen Verbrecher. Das ist ein Test, Maloney. Wir wechseln ab zwischen verschiedenen landestypischen Kopfbedeckungen. Mit einem speziellen Ultraschallgerät testen wir die Reaktion der Menschen auf die verschiedenen Mützen und Hüte. Diese Mütze wirkt beruhigend, während zum Beispiel ein Stetson die Leute aggressiv macht. Was nützt der schönste Hut, wenn darunter nichts ist, das er wärmen kann? Was ist mit dem Toten und der Spielzeuglokomotive? Unter welchen Hut passt dieser Mord? Üble Sache, Maloney. Der Mann ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Wahrscheinlich ist er zusammengebrochen und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Die Todesursache aber ist das Rauschgift. Dann ermitteln Sie nicht mehr wegen Mordes. Wieso sollten wir? Wir wissen nicht, ob sich der Mann die Überdosis willentlich zugefügt hat. Selbstmord oder Unfall, für beides bin ich nicht zuständig. Und was ist mit der roten Lokomotive? Die haben wir Frau Klein ausgehändigt. Sie ist die einzige legitime Erbin. Und sie hat das Erbe angenommen. Kein Wunder! Die Lokomotive ist ein Vermögen wert. Das ist ungewöhnlich, Maloney. Was ist ungewöhnlich? Ihr Aufregungswert ist überdurchschnittlich hoch. Haben Sie etwas gegen großen Maloney? Nein, aber gegen Polizisten, die alberne Mützen tragen. Der Wert steigt weiter. Das muss ich vermerken. Wenn Sie einen Moment warten, dann setze ich mir einen Tiroler Hut auf. Mal sehen, ob Sie das beruhigt, Maloney. Er zeigte auf einen Raum und schritt voran. Ich schritt ebenfalls in die Gegenrichtung. Immer dann, wenn sich die Polizei zurücklehnt, wird unser Eins kribbelig. Ich besuchte die Schwester des Toten. Sie gönnte mir ein paar Minuten ihrer Arbeitspause. Ich habe bereits ein besseres Angebot erhalten. Von Herrn Gabriel. Kann schon sein. Er wird sie über den Tisch ziehen. Die Lok ist ein Vermögen wert. 3.000 ist ein Vermögen für mich. Er hat ihn 3.000 geboten. Mein Bruder hatte nie Geld. Und ausgerechnet, als er stirbt, hat er etwas Wertvolles bei sich. Wussten Sie, dass er drogensüchtig war? Nein. Er hat zwar einige Jahre im Milieu gelebt, aber ich dachte, dass er nur Hasch raucht. Wenn Ihr Bruder kein Heroin konsumierte, dann hat ihn vielleicht jemand getötet. Spielt das eine Rolle? Er ist tot. Das klingt nicht nach großer Geschwisterliebe. Weh tut es schon. Aber ich muss weiterleben und an mich denken. Angenommen, er wurde ermordet. Wer könnte es gewesen sein? Was weiß ich. Er schuldete immer irgendwelchen Leuten Geld und er hatte einen sehr lockeren Umgang mit Frauen. Wie locker? Er nahm sich, wonach er Lust hatte und ging weiter zur nächsten. Hauptsache, er konnte ein paar Tage bei ihr wohnen und ihren Kühlschrank leeren. Er sah gut aus und das hat er schamlos ausgenutzt. Naja, wahrscheinlich haben es die Frauen nicht anders verdient. Sie verschwand einen Moment und kam mit einem Handy zurück, das ihrem Bruder gehört hatte. Darin waren unzählige weibliche Vornamen mit entsprechender Rufnummer gespeichert. Sie erlaubte mir, die Namen und Nummern aufzuschreiben, was beinahe eine Stunde in Anspruch nahm. Als auch Abend bei Frau Raab klingelte, saß der Elektrorasierer auf dem Sofa und hob locker die Hand, als ich eintrat. Ich habe mit dem Tod dieses Mannes nichts zu tun. Dieser Mann war ihr Geliebter. Die Zeiten ändern sich und mit ihr die Geliebten. Ich habe Rebecca gezeigt, was echte Liebe ist. So ist es. Wir ziehen zusammen. Mit oder ohne Elektrosmog? Alles Unsinn. Sie kriegt keine Ausschläge von mir, obwohl ich ein Handy benutze und mich elektrisch rasiere. Wenn die Wellenlänge passt, dann spielen die Strahlen keine Rolle. Das ist ja wunderbar, wunderbar. Und jetzt, da der Nebenbuhler tot ist, ist alles ganz einfach. Ach, was soll das? Ich habe nichts mehr mit ihm gehabt. Klar sah er toll aus. Ja, ja. Klar war er toll im Bett, aber Vincent bietet mir mehr als einfach nur was fürs Bett. Moment mal, heißt das, der Kerl war besser im Bett als ich? Das bringen wir schon noch hin, Bärchen. Ich bleibe dir treu, das weißt du. Im Gegensatz zu Herrn Klein. Der war nicht treu und trieb damit seine Freundinnen zur Weißglut. Mich hat einzig die Tante genervt, die ihn ständig anrief und darum bettelte, dass er wieder bei ihr wohnte. Sie ist auch einige Male aufgekreuzt und ist beinahe über ihn hergefallen. Oh, das war so peinlich. Wer war die Dame? Eine Freundin von früher, sagte er wenigstens. Eine, die nicht von ihm loskam. Soll ich uns einen Tee machen? Danke, danke, aber ich krieg von Tee Juckreiz und Raucherhusten. Das liegt nicht am Tee, das liegt an Ihrem Handy. Bitte nicht, Rebecca. Handys sind harmlos. Schau mich an. Ich telefoniere täglich mehrere Stunden. Bin ich deswegen krank, impotent oder am Verblöden? Du telefonierst mehrere Stunden am Tag? Heimlich? Auch hier in der Wohnung? Ich bin telefonsüchtig, Mäuschen. Aber ich bin jetzt in einer Selbsthilfegruppe. In 10 Minuten ist wieder eine Telefonkonferenz. Da geben wir uns Tipps, wie wir vom Telefonieren wegkommen. Sie starrte ihn fassungslos an, während sich sein Gesicht rötete und er vermutlich in Gedanken bereits alternative Schlafmöglichkeiten in Erwägung zog. Ich fuhr zurück in mein Büro, stärkte mich mit einem Kaffee, rief bei der Polizei an und fuhr zu Frau Antal, die ebenfalls gerne und oft telefonierte. Sie wollen mir einen Mord anhängen? Machen Sie sich nichts daraus, Frau Stahnantal. Stahnantal. Genau, Frau Stahnantal. Dieser Herr ist Privatdetektiv ohne Auftrag. Deshalb bastelt er sich einen Mord zusammen, damit er wenigstens etwas zu tun hat. Ich aber sage nur eines. Feierabend, Maloy. Frau Antal war in Herrn Klein verliebt. Sie war verrückt nach ihm. Und er ließ sie links liegen. Immer wieder. Was für ein Blödsinn. Er hat mir früher geholfen. Seither waren wir befreundet. Das war alles. Das war nicht alles. Sie haben mich gleich mehrfach angelogen. Sie sind weder verheiratet, noch stehen Sie auf junge, knackige Frauen. Das geht jetzt aber zu weit, Maloney. Die Privatsphäre muss gewahrt bleiben. Auch eine Tatverdächtige hat Recht auf eine Datensphäre und Intimspray. Umgekehrt. Schutz folgendes Mal, Loni. Sollte es Ihnen im Verlaufe dieser Nacht gelingen, diese Frau des Mordes zu überführen, dann melden Sie sich morgen früh im Polizeipräsidium. Wir müssen nur ein wenig warten, bis Frau Antals Körper nach einer neuen Dosis Heroin schreit. Gehen Sie jetzt. Er hat sie von der Sucht befreit, doch sie wurden süchtig nach ihm. Als sie ihn nicht bekamen, kehrten sie zu jener Sucht zurück, von der er sie befreit hatte. Ein Teufelskreis. Vielleicht hofften sie, mit ihm auch die zweite Sucht loszuwerden. Und wenn es so war? Sie geben den Mord zu? Dann nichts wie los. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ich gebe gar nichts zu. Ich frage lediglich, wenn es so wäre. Habe ich kein Recht darauf, diesen Mann, von dem ich nicht loskam und der mich ins Elend stürzte, aus dem Weg zu schaffen? Darüber werden die Richter entscheiden. Man kann mir nichts nachweisen. Das stimmt nicht, Frau Antal. Heute kann man jedem und jeder etwas nachweisen. Selbst wenn sie unschuldig sind, die moderne Gerichtsmedizin findet immer etwas. Ich habe ein Buch gelesen. Na, dann machen Sie sich mal auf etwas gefasst. Sie halten den Mund, Maloney. Wussten Sie, dass man anhand des Heroins feststellen kann, ob 2 verschieden verabreichte Dosen aus demselben Stoff stammen? Also beispielsweise dem, den Sie in Ihrer Wohnung haben? Oh. Die Frau begann zu schwitzen. Der Polizist schaute auf die Uhr und murmelte etwas, das wie Raclette klang. Eine Stunde später wurde Frau Antal verhaftet. Sie gab den Mord nie zu, doch es fanden sich genügend Indizien, um sie der Tat zu überführen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die rote Lokomotive, 3. und letzter Teil. Krimi-Klassiker. Auf DRS3. Präsentiert von Coop at Home. Ein Online-Supermarkt von Coop. Das ist es. Gehört haben wir Michael Schacht, Philip Maloney, der Jodok Seidel als Polizist, weiter die Peiwi Stalder, Peter Fischli, Sandra Moser, der Roy Gablinger, Carole Blanc und Marco Biondi. Die Signalstimme, die ist von Peter Schneider.